Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, I thank you. Herr Jesus, ich danke dir. That we can walk with you. Dass wir mit dir wandeln können. And that there are struggles. Und dass es da auch mal Schwierigkeiten gibt. And as you promised, in this world we will have tribulation. Und du hast es versprochen, gesagt, in dieser Welt werdet ihr Trübsal haben. But that we should be encouraged. Aber seid guten Mutes. Because you have overcome the world. Denn du hast die Welt überwunden. Thank you, Lord. Danke, Herr. Bless these thoughts, I pray. Segne diese Gedanken, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn with me to Mark. Schlag dann mal hin mit mir zu Markus. Chapter 6. Kapitel 6. Maybe you can put a finger there. Vielleicht könntet ihr da eben mal einen Finger hin tun. And then you can turn to 1 Corinthians chapter 9. Und gleichzeitig hinschlagen zum 1. Korinther, Kapitel 9. You know, it's too complicated, because I don't have another finger. Just, let's go to Mark 6 first. Das ist zu schwierig. Wir bleiben erstmal bei Markus, Kapitel 6. Yeah, and just stay there for a moment, and then we'll go later to 1 Corinthians 9. Und bleibt da einmal, und später werden wir zum 1. Korinther 9 gehen. Okay, let's review the four habits we've studied already. Machen wir mal eine Wiederholung der vier Gewohnheiten, die wir soweit studiert haben. These come from 2 Peter, Chapter 1. Sie kommen aus dem 2. Petrus, Kapitel 1. And they're absolutely real. They're absolutely real. Und sie sind ganz, ganz real. Sie sind wirklich. I mean, it's not just a philosophy. It's from God's Word. They're real and they work just the way it is. Es ist nicht einfach nur eine Philosophie, sondern sie sind ganz real. Und sie kommen von Gottes Wort. So ist es. Our most foundational habit is to listen to God. Die grundlegendste Gewohnheit ist, von Gott zu hören. Make time, make it a habit to make time to spend with God. Mach es zur Angewohnheit. Nimm dir Zeit, mit Gott zu verbringen. And don't make it so complicated. Mach es nicht so kompliziert. Don't listen for some kind of an audible voice. Probier da nicht jetzt irgendwie eine hörbare Stimme zu hören. I know that God speaks to me when my heart beats a little faster. Ich weiß, dass Gott zu mir spricht, wenn mein Herz ein bisschen schneller schlägt. That's Romans chapter 8, verse 11. Römer Kapitel 8, Vers 11. The same Spirit that raised Jesus from the dead. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Will actually quicken your physical body. Wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Do you know why I married my wife? Wisst ihr, warum ich meine Frau geheiratet habe? Because every time she walked in the room. Denn immer, wenn sie in das Zimmer hineinkam. My heart beat a little faster. Mein Herz, es hat ein bisschen schneller geschlagen. And you know, it is exactly like that till this very day. Und genau so ist es bis zum heutigen Tag. When my wife walks in the room, wenn meine Frau in das Zimmer kommt, my heart beats a little faster. Mein Herz, es schlägt ein bisschen schneller. How do I know that God is speaking to me? Wie weiß ich, dass Gott zu mir spricht? Your heart beats a little faster. Dein Herz, es schlägt ein bisschen schneller. Sometimes we don't even know it's God. Manchmal wissen wir gar nicht, dass es Gott ist. Just like Samuel in 1 Samuel, didn't know it was God. Wie Samuel im 1. Samuel, er wusste nicht, dass es Gott war. And to this habit we add a confession. Und diese Angewohnheit des Hörens fügen wir das Bekenntnis hinzu. Because that's the spirit of faith. We begin to confess. Das ist der Geist des Glaubens. Wir beginnen zu bekennen. Like Jesus confessed when he was tempted. Jesus bekannte, als er versucht war. It is written, it is written. Er sagte immer wieder, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. We confess what God says. Und wir bekennen, was Gott sagt. He will never leave me. Er wird mich nie verlassen. I feel like I'm left, but he will never leave me. Es fühlt sich so an, als wäre ich hier irgendwie alleine gelassen, aber er wird mich nicht verlassen. The number three. Punkt 3. We add obedience, the habit of doing. Wir fügen Gehorsam hinzu, die Gewohnheit auch zu tun. It's the habit of saying yes to the Holy Spirit. Es ist diese Gewohnheit, ja zu sagen zum Heiligen Geist. This is revival. Und das ist Erweckung. Immediate obedience to the Holy Spirit. Ein sofortiger Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. Now, when we're active, wenn wir aktiv sind, and we kind of know what to do, und wenn wir irgendwie wissen, was wir da tun wollen, we desperately need the fourth habit, dann brauchen wir ganz verzweifelt auch diese vierte Gewohnheit, which is knowledge. Das ist Erkenntnis. Add knowledge. Füge to your virtue. Erkenntnis deiner Tugend hinzu. And we can define knowledge as, und wir können Erkenntnis definieren als, getting help. Such dir Hilfe. Get help. You can't do it on your own. Such dir Hilfe. Du kannst es nicht alleine. You don't have the time to figure it out. Du hast gar nicht die Zeit, es selbst herauszufinden. It's pride. es ist Stolz or ignorance oder einfach an Unwissenheit, that keep us from getting help. Die uns davor davon abhält, Hilfe zu suchen. And when we get help, we find that we can do things so much more effectively. Und wenn wir Hilfe finden, dann finden wir auch heraus, dass wir Dinge so viel effektiver tun können. People just say, you know what, it goes like this. Leute sagen uns, schau mal, das geht so. If you do this in your marriage, you see it will work so much better. Wenn du das in deine Ehe anwendest, dann läuft das so viel besser. Wow, I didn't know that. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Someone said to me, jemand sagte mir, when we were doing Discovery, als wir die Discovery-Klasse gemacht haben, they said, if I had known that 20 years ago, wenn ich das vor 20 Jahren gewusst hätte, I would not be divorced today. Dann wäre ich heute nicht geschieden. And they just like wept. Und die Person weinte nur. Get help. Such dir Hilfe. Now once we get help, we'll find in everything we do that we're much more effective. Aber wenn wir Hilfe finden, dann erkennen wir auch, dass wir in allem, was wir tun, sehr viel effektiver werden. But what happens when we're effective? Aber was passiert, wenn wir effektiv werden? What is the natural consequence of being affected? Was ist natürlich die Konsequenz davon, dass wir effektiv sind? You become a person. Du wirst zu einer Person. In demand. Nach der verlangt wird. Can you help me now? Kannst du mir helfen? Wow, your marriage is so good. Can you help me? Deine Ehe, die ist so super. Kannst du auch mir helfen? I'm getting married. Do you think that you could meet with my wife, my future wife and I, every week for the next 9 weeks? Also wir werden heiraten. Kannst du vielleicht dich treffen mit meiner zukünftigen Frau die nächsten 9 Wochen? Oh, I don't know. Oh, please, please, please. Ich weiß nicht. Oh, bitte, bitte doch, bitte. Well, you're not the only one who asked, actually. Aber du bist nicht die einzige Person, die jetzt gebeten hat. There's 4 other couples getting married. Da gibt es noch 4 weitere Paare, die wollen heiraten. And they all asked me the same thing. Und die haben mich alle um das Gleiche gebeten. Yeah, but your marriage is so good. Aber deine Ehe ist doch so super. If you counsel us, we're guaranteed to have a good marriage. Wenn du uns Rat gibst, dann ist doch garantiert, dass wir eine gute Ehe haben werden. Well, my marriage is not that good, actually. Also eigentlich ist meine Ehe vielleicht doch nicht no, so gut. No. We know you have a good marriage. Wir wissen, dass du eine gute Ehe hast. Not too bad. Okay. What do we naturally have to add? What's the next habit that must follow? Was ist also die nächste Gewohnheit, die dem jetzt einfach folgen muss? It's so logical. Ganz logisch. It's the habit of self-control. Es ist die Gewohnheit der Selbstkontrolle. And we can define self-control as this. Und wir können auch die Selbstkontrolle definieren. The habit of saying no. Die Gewohnheit, auch Nein zu sagen. Now don't underestimate this. This is extremely, extremely important. Bitte unterschätzt das nicht. Das ist extrem, extrem wichtig. I have been working on this in my own life for the last, especially the last 7 years. Ich arbeite da jetzt nun dran, speziell seit den letzten 7 Jahren. As the church started to really grow, während die Gemeinde begonnen hat, wirklich zu wachsen, I was in demand in like 10 directions. Bin ich in 10 verschiedene Richtungen, bin ich verlangt worden. And if I had 10 of me in the closet, und wenn ich also 10 von mir im Schrank hätte, I could have kept all of me busy every day. Die könnte ich jeden Tag wunderbar beschäftigen. I wish I had clones. It's like, okay, good morning, guys. Hey, morgen, Jungs. Good morning, wake up. Okay. Aufstehen. This is your Robert 1. Robert 1. I want you on the Erdgeschoss today, working. Also ins Erdgeschoss arbeiten, ja? But you'll find the tools in the cellar. And, die Werkzeuge sind im Keller, ja? Robert 2, why don't you help him? Yeah, okay, there's a lot of work Robert there. Robert 2. Okay. Robert 3, I haven't been in the office in like days. Can you go in here before the girls quit? Okay. Bevor die Sekretärin jetzt aufgeben. Robert 4, Robert 4. Like so many people with problems. Can you just kind of do like research where all the problems are and do some counseling? Okay. Da gibt's so viele Probleme. Kannst du nicht irgendwie erforschen, was genau die Probleme sind? Yeah. Und dass wir dann ein bisschen den Rat geben können? Robert 5, look, Robert 5. We've neglected my family and estates and my friends. Can you take a trip and go visit them all? Robert 5, wir haben irgendwie die Familie vernachlässigt. Kannst du vielleicht die Freunde, die Familie besuchen in Thank den Vereinigten Staaten? I'll see you in 6 months. Okay. Kommen wieder, now, ja? Robert 7, Robert all 7. Of these churches that write from emails like from Africa and South America, all these places that want us to visit. All die Gemeinden da aus Südamerika, aus Afrika, die da Besuch haben wollen. Can you go visit them all? Kannst du sie besuchen? I'll see you in 2 years. Ich sehe dich wieder in 2 Jahren. Robert 9. Robert 9. I haven't been spending any time with my wife. Ich habe gar keine Zeit mit meiner Frau. I'll do that. Nein, Robert 9. Robert 9. Let me see. Yeah. Why don't you study for next week's message? Warum studierst du nicht für die Botschaft für die nächste Woche? And just pray. And Robert 10. Und dann bete auch can noch, you just spend time in intercessory prayer? Kannst du nicht Zeit verbringen in Fürbitte speziell? Robert 11. Work Robert on the 11. Worship. Arbeite an der Anbetung. And Robert 12. Make sure you take the dog for like nice long walks and exercise. Robert 12. Seh zu, dass auch der Hund seine Bewegung bekommt. If we had many of us, but we're only one person. Wenn wir viele von uns hätten, aber wir sind ja nur eine Person. And if we don't learn how to say no. Und wenn wir es nicht lernen, nein zu sagen, our lives will fall apart. Dann wird unser Leben zerfallen. Now, the word yes and the word no cannot be separated. Das Wort ja und das Wort nein kann nicht voneinander getrennt werden. When you say yes, you say no. Wenn du ja sagst, sagst du gleichzeitig nein. And when you nein. Say no, you say yes. Wenn du nein sagst, sagst du gleichzeitig ja. Are you confused? Seid ihr verwirrt? Let me explain. Ich erkläre das jetzt. 27 years ago, vor 27 Jahren, I was standing at an altar. Da stand ich bei einem Altar. And I said yes to the most beautiful girl I'd ever seen. Und ich habe ja gesagt der wunderbarsten Frau, die ich je gesehen habe. When I said yes to her, als ich zu ihr ja sagte, I said no to every other girl on this planet. Da sagte ich nein gegenüber allen Frauen irgendwo auf dem Planeten. Now, if you say no, aber wenn du nein sagst, I don't want to marry you. Ich möchte dich nicht heiraten. You are also saying yes. Dann sagst du in anderer Weise auch ja. To every other girl on the planet. Zu jedem anderen Mädchen hier auf dem Planeten. In terms of possibility. Also in Bezug auf die Möglichkeit. You can't say one without saying the other. Du kannst das eine nicht sagen, ohne nicht auch das andere damit zu sagen. And when you say yes to somebody, und wenn du zu jemandem ja sagst, you just said no to everything else. Dann sagst du nein zu allem anderen. Now look at Mark chapter 6. Gehen wir mal hin zu Markus Kapitel 6. And you see the Lord. Und da könnt ihr sehen den Herrn. He just fed the 5,000. Er hat gerade die 5,000 genährt. In terms of business. Also wenn es jetzt darum geht, ein gutes Geschäft zu machen. Wow, what a success. Was für ein Erfolg. This is incredible. We have so much momentum. Jetzt haben wir den richtigen Schwung. Lord, I'm a tax collector. I have studied business. Herr, ich bin ein Zolleintreiber und ich habe mein Geschäft studiert. What a momentum. I mean, all those people. Was für Schwung haben wir? Die ganzen Leute. There were 5,000 men. 5,000 Männer. Plus their wives, that's 10,000. Das sind 10,000 schon. And if each one averaged 3 kids, that's 25,000 followers. Vielleicht 3 Kinder jeder. Das sind 25,000, die danach folgen. Wow, we gotta take advantage of this. Das müssen wir doch nutzen. But look what the Lord says in verse 45. Aber schaut mal, was der Herr sagt im Vers 45. Immediately Jesus made his disciples go into a boat. Und zugleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen. Where are we going? Wo gehen wir hin? You guys are leaving. Ihr fahrt mal schön. Right now? Jetzt? Yeah, right now. Ja. Get in a boat and leave. Ab ins Boot und dann fahrt mal. Go on ahead of me to Bethsaida. Und fahrt mir voraus nach Bethsaida. While he dismissed the crowds. Während er selbst die Volksmenge entlässt. After leaving them, he went up a mountain to pray. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. He went back to the first habit. Er ging zurück zu der ersten Angewohnheit. He went back to the foundational habit. Er ging zurück zu dieser grundlegenden Gewohnheit. Everything was happening. It was awesome. Da passierte schon. Alles war da. Es war erstaunlich. And he said, okay, guys, you get in the boat and leave. Er sagte zu den Jungs, ihr geht und ihr fahrt schon mal voraus. Okay, listen to me. Alle zuhören. Ruhe. Thank you. Danke. Okay. Okay. Thank you for coming. Danke fürs Kommen. Everybody go home. Alle nach Hause. Everybody go home. Alle nach Hause bitte. God bless you. Gott segne euch. We'll see you next time. Bis zum nächsten Mal. Everybody go home. Alle nach Hause. No, nein. We should march on Rome. Wir sollten nach Rom marschieren. We should go to Jerusalem, declare you king. Nach Jerusalem, dich als König proklamieren. No, nein. No, nein, nein, nein, nein, nein. You see this ring? Seht ihr diesen Ring? Do you know why it's round? Wisst ihr, warum er rund ist? Because it's the O of no. Es ist das O. Es ist das O vom. So if some girl walks no. up to you. Wenn da jetzt ein Mädchen kommt. Hi, young man. Hey, junger Mann. Say, you know what that is? Weißt du, was das ist? It's a wedding ring. Ein Ehering. That's right. Das ist richtig. But it's the O of no. Es ist das O vom no. Now, Jesus went back to the first habit. Jesus ging zurück zur ersten Gewohnheit. He said no to 25,000 people. Er sagte 25,000 Leuten nein. He disappointed all of them. Every single one. Alle enttäuscht. Every single one said, I can't believe it. Ich kann's nicht glauben. He sent us home. Er hat uns nach Hause gesandt. And how do you think Jesus felt? Denke mal drüber nach, wie hat sich da Jesus dabei gefühlt? He didn't feel anything, he just went. Er hat gar nichts gefühlt, er ist einfach gegangen. He just went to pray, he felt great. Er ist zum Beten gegangen und er hat sich dabei gut gefühlt. If we don't learn to say no, wenn wir das nicht lernen, nein zu sagen, we will neglect what God has planned for us. Dann werden wir vernachlässigen, was Gott ja für uns geplant hat. Jesus had a rendezvous with the Father on the mountain. Jesus hatte ein Rendezvous mit dem Vater auf dem Berg. And he wasn't going to miss it. Und er würde das nicht verpassen. Even for 25,000 people. Selbst für 25,000 Leute würde er es nicht verpassen. You gotta go. I've got an appointment. I'm late. Ihr müsst jetzt gehen. Ich habe eine Verabredung. Good night. Don't get lost. Tschüss. Don't fight. Love one another as I've loved you. Bye bye. Leidet nicht. See you. Liebt einander, wie ich euch geliebt And habe. Don't follow me, please. Just go. Jetzt bitte nicht hinterhergehen. Thank you. Danke He schön. Said no. We have to, this has to become a habit. In our lives. Es muss für uns zur Gewohnheit werden in unserem Leben. Now watch. Schau zu. Let's go back to habit 3. Gehen wir zurück zur Gewohnheit 3. The habit of doing. Diese Gewohnheit zu tun. It's the habit of saying yes to the Holy Spirit. Es ist die Gewohnheit, ja zu sagen zum Heiligen Geist. When I say yes to the Holy Spirit, wenn ich ja sage zum Heiligen Geist, and I make it a habit, und es zur Gewohnheit mache, I have just won 85% of the battle. Dann habe ich 85% der Schlacht schon gewonnen. Because by saying yes, I've also said no. Denn indem ich ja gesagt habe, habe ich gleichzeitig auch nein gesagt. By saying yes, I will come to church. Indem ich ja gesagt habe, ich komme in die Gemeinde. For some, it meant no, I'm not going to the bar. Bedeutet das für einige, nein, ich werde heute Abend nicht in die Bar gehen. No, I'm not getting into trouble tonight. Heute Abend werde ich mit dir nicht zu Schwierigkeiten einhandeln. So just by saying no, just by saying yes, indem wir einfach ja gesagt haben, we automatically say no. Haben wir automatisch nein It's gesagt. So powerful. Das ist so mächtig. Now there's a really stubborn 15% that doesn't just go. Und dann gibt es diese harten, störrischen 15%, die dann nicht einfach weggehen. And that's Romans chapter 7, verse 21. Und das ist Römer, Kapitel 7, Vers 21. I go to do good. Ich mache mich auf, Gutes zu tun. And I, the one who goes to do good, und ich, der ich jetzt etwas Gutes tun möchte, do evil. Mache etwas Böses. Evil goes with me. Das Böse geht mit mir. Yeah, there's a stubborn 5 to 15% that just doesn't go so easy. Ja, da gibt es diese störrischen 5 bis 15%, die gehen nicht so leicht weg. There's like an 85% that just disappears. Die 85%, die sind schon weg. It's gone for the rest of my life. I even forget I did those things. Einfach weg für den Rest meines Lebens. Ich habe sogar vergessen, dass ich diese Dinge getan habe. There's a 5 to 15% that just stays right with me. Da sind diese 5 bis 15%, die bleiben einfach bei mir. Get out of here. Will you get out of here? No. I am your subconscious mind. Ich bin dein Unterbewusstsein. Oh, I am your emotions. Ich bin die Emotion. You think you're going to get rid of me that easy? No. And it becomes the battle. Und da wird's zur Schlacht. And this is where we learn mercy and grace. Und da lernen wir Barmherzigkeit und Gnade. And by His grace we learn to say no. Durch seine Gnade lernen wir Nein zu sagen. And we fail. Und wir versagen. And we get up and we fail. Wir stehen wieder auf. Wir versagen. And we learn forgiveness. Und wir lernen die Vergebung. And we learn strength and weakness. Und wir lernen Kraft und dann wieder Schwäche. But all this is not tonight's message. Aber das ist jetzt nicht die Botschaft von heute Abend. That's 2 weeks ago. Das war vor zwei Wochen. Tonight we learn to say no. Heute Abend lernen wir Nein zu Now sagen. Watch. In the same, in the same way that our yes to the Holy Spirit eliminated 85% of the bad stuff. In derselben Weise wie unser Ja zum Heiligen Geist 85% der schlechten Dinge einfach eliminiert. Now our whole life seems to be filled with good stuff. Nun scheint unser ganzes Leben mit guten Dingen gefüllt zu sein. The problem is there's just so much of it. Das Problem ist aber, na, da ist so viel jetzt. Tonight's the prayer meeting. Heute Abend ist Gebetstreffen. Wait a minute, it's also music practice. Na, kleinen Moment, heute Abend wird auch vor die Musik geübt. I haven't spent any time with my wife. Hab keine Zeit mit meiner Frau verbracht. Did you take the dog out? No. Hast du den Hund ausgeführt? Did you study? No. Hast du studiert? Oh, how about nein. Your mom? Was mit deiner Mutter? Wow, like life is so filled with good things to do. Das Leben ist so voll mit guten Dingen, die man da tun kann. Now I gotta establish the habit of discerning. Jetzt muss ich da diese Gewohnheit mir zulegen, Dinge zu unterscheiden. Listening, hören, confessing, bekennen, doing, tun, learning, lernen, discerning, unterscheiden. I got to figure out what's God's will in all of these good things. Ich muss herausfinden, was ist Gottes Wille in all diesen guten Dingen. Because if I say yes to the first thing, denn wenn ich Ja sage zu dem Ersten, you can be almost guaranteed, dann kannst du das garantieren, that everything you're doing, dass alles, was du tust, is not God's will, nicht necessarily. Nicht notwendigerweise. It's not just the first thing that wants to get in your schedule. Es ist nicht einfach das Erste, was er jetzt gleich in deinen Plan hinein möchte. You have to go to God and ask him. Das ist viel besser, wenn du Gott bittest und ihn fragst. And we have to learn to say no. Wir müssen das lernen, Nein zu sagen. And by saying no, und indem wir Nein sagen, we are saying yes, sagen wir Ja to other possibilities, zu den anderen Möglichkeiten, to other things. We're leaving the door open. Wir lassen die Tür offen. Now this is really hard to learn. Und das ist schwer, sehr schwer zum Lehren. I think lernen. This is the most difficult thing in my life. Und das ist wirklich am schwierigsten in meinem Leben. Do you know why I believe I have a lung problem? Wisst ihr, warum ich glaube, dass ich ein Lungenproblem habe? Because God knew, denn Gott wusste, that I could not say no, dass ich nicht Nein sagen könnte to this building project, zu diesem Gebäudeprojekt. I could not. Ich würde nicht Nein I sagen cannot können. Walk in the building and see those guys working, ich könnte hier nicht reinkommen und einfach zusehen, wie die anderen arbeiten. And know that this is my strength, und wissen, dass das ja meine Stärke ist. And not help them. Und ihnen nicht helfen. I could not sleep. Ich könnte nicht schlafen. I would vomit. I would get sick. Ich würde mich übergeben. Ich würde krank werden. I would just roll over and die or something. Ich würde mich da herumwälzen und dann irgendwie sterben. And God said, "I'll make it real easy for you." Gott sagt, ich mach's dir leicht. Bingo, you got a lung problem. Da hast du's. Ein Lungenproblem. No. Give me a liver problem. I can still work with the liver. Mit der Leber könnte ich immer noch arbeiten. Now give me an ear problem. I can still work with an ear problem. Problem mit dem Ohr, damit könnte ich immer noch Don't arbeiten. Don't give me a lung problem. You mean I can't breathe dust? Also ein Lungenproblem? Ich kann keinen Staub einatmen? That's right, Bob. Bob, so genau. I'm saying no for you, okay? Ich sage hier no, Nein für no, dich. No, I've got other things for you to do. No. Nein, klares Nein. Ich habe andere Dinge für dich zu and tun. And even when I was the sickest, und selbst da, wo ich am kränkesten war, still tracking my hours, da habe ich immer noch geschaut nach meinen Stunden, and still joyfully working 67 hours a week for the church. Ich habe immer noch 67 Stunden für die Gemeinde gearbeitet, mit Just Freuden. With joy. Mit Freuden. And I thought, gosh, what did I work when I was healthy? Ich habe mir gedacht, klar, Moment, was habe ich da gearbeitet, als ich gesund war? I have such a hard time saying no. Also mir fällt das so schwer, Nein zu sagen. My wife has to help me. My girls in the office have to, everybody Meine Frau has muss to mir help helfen. Me. Meine Sekretärinnen im Büro müssen helfen. Because I like to help people. Weil ich gerne Leuten helfen I'm möchte. Able to help people. Und ich bin auch in der Lage, Leuten I have zu helfen. A gift of mercy, so I like to help people. Ich habe eine Gabe der Barmherzigkeit und so mag ich gerne helfen. But you know what? Ja, wisst ihr was? More than likely, I'm not doing God's will. Mehr als wahrscheinlich mache ich dabei nicht Gottes Willen. Because basically, I'm just playing the lotto. Also irgendwie spiele ich dann nur Lotto. Yeah, I'll just do this. I like that. I'll just do this. Mach mal dies. Ja, das ist ganz nett. Ja. To learn, get in the habit of saying no. Wir müssen es lernen, uns diese Angewohnheit zuzulegen, Nein zu sagen. Now, nun, I believe that if I don't learn the habit of saying no, ich glaube, wenn ich mich nicht dran gewöhne, Nein zu sagen, the same way that 85% of the good stuff was eliminated, in der gleichen Weise wie 85% der guten Dinge, der schlechten Dinge eliminiert waren, by the yes, durch das Ja zu dem Guten, I believe that 85% of God's will be eliminated by not saying no. Da können jetzt 85% von Gottes Willen eliminiert werden, indem ich nicht Nein sage. And I'm just wandering in my life. Und da schwirre ich so umher in meinem Leben. Just doing anything, saying yes to anybody about anything. Und ich sage Ja zu jedem, der da irgendwie mit irgendwas kommt. Want to go to China? Yeah. Nach China? Ja, ja. Hey, back from China? Yeah. Wir zurück nach China? Can you help me move? Yeah. Yeah, help you move. Können wir irgendwie umziehen? Ja. Anybody else? Yeah. Yeah. And I'm busy. Und so bin ich geschäftig. But I don't realize that every time I said yes, aber ich erkenne gar nicht, dass jedes Mal, wenn ich Ja gesagt habe, I said no to 20 other possibilities. Dann habe ich Nein gesagt zu 20 anderen Möglichkeiten. Did I even ask God if maybe his will was something else? Habe ich überhaupt Gott gebeten, ob vielleicht sein Wille etwas anderes war? Let me give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. I get out of the car. Ich steige aus dem Auto aus. And somebody's near their car. Und da sehe ich eine Person, die steht bei ihrem Auto. And they got packages. Und da sind so Päckchen in der Hand. And I walk by and they say, can you hold these packages for me while I get my keys out? Und die Person sagt, kannst du mir vielleicht ein Päckchen halten, während ich meinen Schlüssel da raushole? Sure. Oh, sicher. I just said yes. Ich habe gerade Ja gesagt. I'm holding packages. Und jetzt halte ich diese Päckchen. Is there a danger? Ist da eine Gefahr dabei? No. Nein. Because the commitment level is so small. Denn dieses Niveau der Verpflichtung ist so gering. The cost is so small. Die Kosten sind so gering. I can just say yes. Ich kann ganz einfach Ja sagen. In this case, I should be in the habit of just saying yes. Yeah, sure. In diesem Fall sollte ich einfach die Gewohnheit haben, Ja zu sagen. Hey, can you get me the pencil? Sure, sure. Kannst du mir den Stift geben? Ja, klar. Sure, no problem. Hey, can Kein you give Problem. My Bible? Sure. Yeah, sure. Kannst du es eben geben? Ja, danke, sicher. We can fill our lives. Wir können unser Leben damit füllen. With good things. Dass wir es voll machen mit guten that Dingen. That are effortless. Dinge, die uns keine Anstrengung kosten. And change our world. Und unsere Welt einmal verändern. It says in Acts that Jesus went about doing good. Es heißt in der Apostelgeschichte, Jesus zog umher und er tat Gutes. We should be in the habit of doing good. Wir sollten diese Gewohnheit haben, einfach immer Gutes zu We tun. We don't have to say no to these little things. Wir müssen da zu diesen kleinen Dingen nicht Nein sagen. It's not what we're talking about. Darüber sprechen wir nicht. We should say yes to them. Wir sagen zu ihnen Ja. You drive your car, someone wants to get in. Du fährst im Auto, jemand möchte einfach vor dich. You have the right of way. Du hast aber eigentlich die Vorfahrt. You stop and you say, du hältst ihm an und sagst, kommen Sie rein. And they look and they say, thank you so much. Sie schauen rüber und sagen, danke schön. When I came back from America one time with my wife, als ich zurückkam aus Amerika mit meiner Frau, we came through the border. Da gingen wir durch die Grenze. We had a kind of a tough week. Hatten ein bisschen eine schwere Woche gehabt. And there's this big guy. Und da ist dieser starke Mann. Hello, can I have your passports? Hallo, kann ich eure Pässe haben? He looks at him, scans him. Er schaut sie sich an, er scannt sie. Slides them to us. Er schiebt sie uns rüber. Then he says, und er sagt, welcome home. Willkommen zu Hause. We just stood there. Wir standen nur da. We walked further. Wir sind weitergegangen. Mary starts crying. Die Mary beginnt zu weinen. I said, wasn't that awesome? War das nicht erstaunlich? Wow. Why did that guy do that? Warum hat er das gemacht? It was what he said and it was the way he said it. Was er gesagt hat und wie er es gesagt hat. It was so effortless. Ohne Anstrengung, ganz einfach. We don't say no to these things. Zu diesen Dingen sagen wir doch nicht nein. Jesus is walking by, the blind man says, Son of David, have mercy on me. Jesus geht da vorbei. Da ist der Mann, der sagt, Sohn Davids, hab Barmherzigkeit. And Jesus goes, picks up some spittle, puts it in his eyes. Have a nice day. What's for lunch, Peter? Petrus, was gibt's zum Essen? Effortless. Ohne Anstrengung. Fill our lives with effortless things. Lass uns unser Leben anfüllen mit Dingen, die überhaupt keine Anstrengung kosten. We can even fill our lives with slight inconveniences. Und wir können unser Leben auch füllen mit Dingen, die ein klein wenig unangenehm sind. Hey, can you give me a ride home? I live in your district. Sure. Kannst du mich mit nach Hause nehmen? Ich lebe in deinem Bezirk. Sure. Kein Problem. Sure. Kein Problem. Now watch. Nun schau mal zu. Here I am with this guy. Da bin ich jetzt mit dieser Person. Can you hold my packages? Sure. Kannst du ihm meine Päckchen halten? Actually, I need the car to move. Eigentlich brauche ich auch das Auto, um umzuziehen. What are you doing tomorrow? Was machst du morgen? Why? Warum? Can you help me move? Kannst du mir helfen beim Umziehen? Wait a minute. Moment. Okay, sure. Well, ja, actually, sicher. I have to renovate the apartment first. You have a couple weeks you could help me? Einen kleinen Moment. Ich muss ja erst eben noch das Apartment renovieren. There's such a difference between what people ask us. Da gibt es so verschiedene Stufen in dem, was die Leute uns bitten. Certain things are effortless. Bestimmte Dinge kosten uns überhaupt keine Anstrengung. Other things are slight inconveniences. Andere Dinge sind leichte Unbequemlichkeiten. So for certain things I can just say, sure. Zu einigen Dingen kann ich sagen, sicher, selbstverständlich. For other things I can say, sure. Andere Dinge kann ich sagen, ja, sicher. But let me check. Aber kleinen Moment, ich muss das eben nochmal prüfen. Then I can say, I'm not so sure. Dann kann ich sagen, na, ich bin mir nicht ganz so sicher. But let me check. Aber bitte, ich muss eben überprüfen. And then I need to say, dann muss ich sagen, I seriously doubt it. Also ich tue wirklich das bezweifeln. But let me check. Aber okay, ich werde überlegen. And then there's things you just say, no. Und dann gibt es Dinge, wo du einfach sagst, na, auf keinen Fall. Hi, hallo. Would you like to marry me? Willst du mich heiraten? That's happened. Das ist schon passiert. It's happened. I mean, a lot of you girls know that. Guy just kind of comes in and, hey, would you marry me? Und da kommt der Mann so vorbei und sagt, hey, würdest du mich heiraten? Most probably not, but I'll check. Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, aber... No. And we need to discern between where this is. Wir müssen unterscheiden, wo das irgendwo dazwischen liegt. Because some people are just saying no to everything. Denn einige Leute sagen einfach nein zu allem. Now, in Matthew 25, we're going to stand before the Lord. Matthäus 25, wir werden vor dem Herrn stehen. And he's going to say, when I was hungry, you fed me. Als ich da hungrig war, hast du mich genährt. When I was thirsty, you gave me something to drink. Als ich durstig war, hast du mir etwas zu trinken gegeben. I was in the hospital, you visited me. Ich war im Spital, du hast mich besucht. I was on the street, you took me in. Ich war auf der Straße, du hast mich hineingenommen. I was in prison and you came to me. Ich war im Gefängnis, du hast mich besucht. I don't want to stand there and on record, no. Ich möchte nicht stehen und dann kommt meine Aufzeichnung. Nein. He's expecting me to say yes. Er erwartet, dass ich dann dastehe und ja sagen kann. But I can't say yes to everything. Aber ich kann ja nicht zu allem ja sagen. But I better be saying yes to something. Aber es wäre doch besser, wenn ich zumindest zu einigem ja sage. If we want to be like the Lord. Wenn wir so wie der Herr sein wollen. Right? Nicht wahr? Some people just say no to everything. Einige Leute sagen zu allem nein. Hey, can I have a ride home? I live in your district. Kann ich mit dir mitfahren? Ich wohne in deinem Bezirk. No, I'm sorry. Nein. Wow, you want that to go on record when you stand before the Lord? Kleiner Moment, möchtest du, dass das aufgezeichnet wird? Is that vor dem Herrn steht? Is that a servant? Ist das ein Diener? Is the love of God in your heart? Ist die Liebe Gottes in deinem Herzen? There's certain things we can just say yes to. We don't have to think about it. Es gibt bestimmte Dinge, da können wir einfach ja zu sagen. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Can you hold the door? Yes. Kannst du mir die Tür aufhalten? Ja. Yeah, it's effortless. Yes, of course. Keine Anstrengung. Natürlich. Can I make an appointment with you tomorrow? Kann ich da eine Verabredung mit dir haben morgen früh? Yes, but let me check. Ja, aber lass mich das mal nachchecken. Just let me check. Yes. Ich muss erstmal das überprüfen. I need a place to live. Ich brauche da einen Platz zum Leben. Can I move in your apartment? Kann ich bei dir einziehen? Pro- Probably not. Wahrscheinlich nicht. But I'll check. Aber ich werde mal überlegen. Pray about it. I'll check. Ich werde drüber nachdenken und beten. Check. Will you marry me? Würdest du mich heiraten? No. You want to pray about it? Willst du drüber nachdenken und beten? No. Nein. No. No. Now watch. We'll just close with this. Schau zu, wir werden mit dem jetzt abschließen. How can I discern the will of God? Wie kann ich den Willen Gottes da unterscheiden? Number one. Nummer eins. And it's in this order. Und das muss genau in dieser Ordnung sein. What does the Bible say? Was sagt die Bibel? Hey, look, I got this great deal. I know it's not really legal, but if you help me, you make good money. Also ich kann einen super Handel hier machen. Ich weiß, es ist ein bisschen illegal, aber wir können ein Riesengeld machen. No. Nein. Would you pray about it? No, I don't have to. No, nein, no, brauche ich no, gar nicht. No, nein. No. I know the scripture. No. Ich kenne die Schrift. Nein. I know you're married, but you know it's a free world. Also ich weiß, du bist verheiratet, aber schau, es ist ja eine freie Welt hier. You see this ring? Siehst du diesen Ring? Do you know why it's round? Weißt du, warum er rund ist? Okay. Okay. Number one, what the Bible says. Was die Bibel sagt. Number two, if you're not really sure what the Bible says. Wenn du dir da nicht sicher bist, was die Bibel sagt. Go for godly counsel. Such dir einen göttlichen Rat. Make an appointment with somebody. Mach eine Verabredung mit jemandem. Somebody that's along the way, a little further than you. Jemand, der den gleichen Weg geht, aber ein bisschen weiter schon ist als du. Get help. Get help. Such dir Hilfe. Make a phone call. Ruf jemand an. Yes, I can make that appointment, but let me make a call. Ja, also die Verabredung, das geht eigentlich schon, aber lass mich eben jemand anrufen. Let me check. Lass mich das eben nachprüfen. Probably not, but let me check. Wahrscheinlich nicht, aber lass mich mal prüfen. Now there's been a lot of probably nots in my life. Da gibt es eine ganze Menge, wo ich gesagt habe, wahrscheinlich nicht. Would you come to France and do a seminar for us? Würdest du nach Frankreich kommen und ein Seminar für uns machen? No, it was to the Ukraine. Nein, in dem Fall war es die Ukraine. 24 hours by train. 24 Stunden mit dem Zug. At that time. Damals. Probably not. Also ich muss euch sagen, wahrscheinlich nicht. But I'll check. Aber lass mich prüfen. And when I got with the team, everybody said, go, go, it's God, go. Als ich zusammen war mit dem Team, yeah, they'll love haben it. Sie gesagt, ja, ja, ja, mach das. You're not even doing anything on that weekend. An diesem Wochenende machst du ja gar nichts. Really? Wirklich? Go, go, geh, you'll have geh, a great geh, time. Geh. Go, go, geh. Everybody said, go. Geh dorthin. I said, Lord, go, ja. Go, go, go. Geh, geh, geh, geh. Here I was on this train for 24 hours. Go, go, go, go. Da bin ich in dem Zug und für 24 Stunden. Hey, los, los, los, los. Number three. Nummer drei. The word. Das Wort. Godly counsel. Göttlicher Rat. Number three Punkt is drei. Ask God. Bitte Gott. For peace. Frieden. You've done your homework, now ask God. Du hast die Hausaufgaben gemacht. In light of the homework. Jetzt bitte Gott im Licht dieser Hausaufgaben. Everybody might say, yes, go, go, go. Jeder mag vielleicht sagen, ja, ja, ja, geh, geh, and geh. And God might say, no. Aber Gott sagt, nein. And if you're not sure about what God is saying, und wenn du dir dann nicht sicher bist, was Gott sagt, I want to marry this girl. Möchte dieses Mädchen heiraten. And she's a believer. Sie ist gläubig. Check one. What do you think? Was denkst du? Oh, she's great. Check two. Sie ist super. And I prayed and I love her. Und ich liebe sie. I think. Yeah, it's God's will. Es ist Gottes Wille. I think. I'm not denke sure. Ich bin nicht sicher. Number four. Nummer vier. Commit it to God's providence. Gib es Gottes Vorsehung hin. And ask God to show you. Und bitte Gott, dass es dir zeigt. To open something, show you a situation. Dass er dir etwas eröffnet, dass er dir eine Situation zeigt. And then you're waiting. Und dann wartest du. Wow, God just showed me that. Oh boy, wow. Thank you. Gott hat mir das gerade gezeigt. Yeah. Thank you, Lord. Gott, danke, yes, Herr. Now it's so clear. Jetzt ist es ganz klar. If we don't learn to say no, wenn wir das nicht lernen, Nein zu sagen, if it's not a habit, wenn es nicht eine Gewohnheit ist für uns, you can almost be guaranteed, dann kann man das fast garantieren, that you will start to do good things, dass du anfangen wirst, gute Dinge zu tun, godly things, göttliche Dinge, that are not God's will for your life. Die aber nicht Gottes Wille für sein Leben sind. He has a purpose for each one of us. Er hat einen Zweck für jeden einzelnen von uns. Aren't you glad that God didn't let me work on the building? Seid ihr nicht froh, dass Gott nicht zugelassen hat, dass ich hier einfach im Gebäude arbeite, am Bau? Dass Gott gesagt hat, nein. Because I did so many other things for the church in the meantime. Denn währenddessen konnte ich so viele andere Dinge für die Gemeinde machen. God knows what he's doing. Gott weiß genau, was er tut. Amen. Amen. Let's get in the habit of asking God and saying no. Gewöhnen wir uns das an. Bitten wir Gott und dann sagen wir nein. Say it kindly and say it firmly. Sagt es freundlich, aber bestimmt und fest. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus. Herr Jesus. We thank you for being such a great example. Wir danken dir, dass du so ein großartiges Beispiel bist. Sending the crowd away. Du hast diese Menge weggesandt. To spend time with your father. Um Zeit mit dem Vater zu verbringen. We want to be like that. Wir wollen auch so sein. We want to be able to say no, no, not now. Wir wollen in der Lage sein zu sagen nein. Nein, jetzt nicht. I have an appointment. Ich habe eine Verabredung. With my wife. Mit meiner Frau. No, I've got an appointment. Nein, ich habe eine Verabredung. I'm going to sit in a chair and read a book. Ich werde jetzt einfach hier im Sessel sitzen und ein Buch lesen. I can't make it. I've got an appointment. Ich kann es jetzt nicht. Ich habe eine Verabredung. With my dog in the park. Mit meinem Hund im Park. And that's very important to me. Und das ist sehr wichtig für mich. I'm sorry. Tut mir leid. Lord, help us to discern your will. Herr, hilf uns, deinen Willen zu unterscheiden. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. And you've never given your heart to the Lord. Du hast dein Herz dem Herrn nie hingegeben. Pray with me. Bitte mit mir. Maybe your heart has been beating a little faster tonight. Vielleicht schlägt dein Herz heute ein bisschen schneller. Maybe God has been speaking to you. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Er ist das Lamm Gottes, was ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Ask him to come into your life. Bitte ihn, in dein Leben hineinzukommen. The Bible says, whoever calls on the name of the Lord, die Bibel sagt, wer auch immer den Namen des Herrn anruft, will be saved. Wird errettet werden. Pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. Say, Lord Jesus, I call upon your name. Sag, Herr Jesus, ich rufe deinen Namen an. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Say those words. Sag diese Worte. Jesus. Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. Make me a new person. Mach mich zu einer neuen Person. I pray. Darum bitte ich. Take away my guilt. Nimm meine Schuld weg. Give me peace. Gib mir Frieden. And joy. Freude. I pray this in Jesus' name. Darum bitte ich in Jesu Namen.